Ein Fuchs kreuzt 5 Meter vor mir meinen Weg. Aufreizend langsam, sieht mich frech an und geht weiter seinen Geschäften nach. Der scheißt auf Wanderer und schlechtes Wetter. Der geht bestimmt rüber nach Eisenach Gänse stehlen oder Bandwürmer aussetzen.